Yeah. Das geht raus an Matze und an all die, die mich von früher noch kennen. Okay? Peace. Auch wenn mir das alles nichts bringt, bleib ich stehen und schaue nach vorn. Nicht zurück auf diese wunderschöne Zeit, sie ist vorbei. Auch wenn mir das alles nichts bringt, bleib ich stehen und schaue nach vorn. Nicht zurück auf diese wunderschöne Zeit, sie ist vorbei. Heute noch denke ich darüber nach, wie schön es doch früher mal war. Ich hatte so viel Spaß am Leben, das Gefühl im Mittelpunkt zu stehen. Ich lebte im Dorf, wo die Zeit nicht mehr stehen bleibt. Das geht raus an Matze und all meinen Freunden, die es immer ehrlich mit mir meinten, bevor ich's vergesse. Meine erste große Liebe, Jenny, ich danke dir für die schöne Zeit. Mit euch habe ich so viel erlebt. Oft wünsch ich mir, dass irgendjemand die Zeit zurückdreht. Auch wenn mir das alles nichts bringt, bleib ich stehen und schaue nach vorn. Nicht zurück auf diese wunderschöne Zeit, sie ist vorbei. Auch wenn mir das alles nichts bringt, bleib ich stehen und schaue nach vorn. Nicht zurück auf diese wunderschöne Zeit, sie ist vorbei. Heute leb ich allein, vermisse diese Zeit. Ich vergesse euch nie und besuche euch bald. Dann reden wir so über dies und das. Und so lange haben wir uns nicht gesehen. Mann, ist das krass, ich will euch erzählen, wie es mir geht. Hier hab ich nicht viele, aber einen Freund, der hinter mir steht. Und hatte eine Freundin, sie war meine allergrößte Liebe. Es ist viel passiert in all den Jahren und wird noch passieren. Ich hab so ne Angst, euch aus den Augen zu verlieren. Auch wenn mir das alles nichts bringt, bleib ich stehen und schaue nach vorn. Nicht zurück auf diese wunderschöne Zeit, sie ist vorbei. Auch wenn mir das alles nichts bringt, bleib ich stehen und schaue nach vorn. Nicht zurück auf diese wunderschöne Zeit, sie ist vorbei.